1. Roof mit lauter Stimme und 1 Zurückhaltung, damit den Botschaft y ein Posonenschul erklingt, dem Volk Israel sein Verfolungen aufzuzeigen. 2. Obwohl sie mich taglich suchen und vorgeben, mein Wedge kennen zu wollen, vor den sie gerechtigkeit, als hatten sie mein Gebot niemals missachtet. 3. Sie fragen sich, warum farsen unbeachtet blät, warend sie gleichzeitig irengeschaften nachgehen und ihr Arbeiter rücksichtslos unter Druck setzen. 4. Die farsen lediglich zu streitigkeiten und gewalt fert, ist es in dieser Form völlig ungeeignet, im Gottes Aufmerksamkeit zu gewinnen. 5. Glotter wirklich, das ein Gott gefolliges farsen darin bestet, sich orsalik zu demütigen oder den Kopf y ein Bind zu bugen. 6. Das Farsen, das ICH vor dir, bestet viel mehr darin, ungerecht fesseln zu losen, unterdrucken zu binden und den misshandelten die Freiheit zu geben. 7. Es bedeutet, das Brot mit den Hungrigen zu teilen, abdeklos aufzunehmen und den Nackten zu kleiden, anstatt sich der eigenen Familie zu entziehen. 8. Wenn so handelt, würde ihr licht wie die Morgenrot herverbrechen, ihr Heiling Word rasch vorentreiten und Gottes Herrlichkeit würde euch schützen. 9. Dann würde der Herr auf ihr Ruf antworten, sofern jeglich unterdrucken einstellt und aufhört, und zu beschuldigen oder unheil zu verbreiten. 10. Falls euch den Hungenden zu wendet und die Bedürfnis der Leidenden stillt, würde ihr Dunkelheit in Strahlens licht verwandelt werden. 11. Der Herr wird euch beständig führen, euch selbst in deren Zeiten sattigen und ihr Kraft stärken, so dass einem bewasserten Garten gleicht. 12. Ihr Nachkommen werden die alten Ruinen wieder aufbauen und man wird euch als die Genogen beseignen, die Mauern ausbessern und wedge bewohnbar machen. 13. Wenn den Sabbatet, in dem kein eigenen Geschäft verfolgt und die Sentag als heilig betrachtet, anstatt nur euren Interessen nachzugehen. 14. Dann werdet erfreut am Herrn finden, und werdet euch über die Hohen des Landes führen und euch das Erbe Jacobs Geniusen lassen.